zum Tag von Sengun gab der peruanische Verlag Corporación Heraldo S.A.C. am 20. August das unvergängliche Klatschewerk von Genossen Kim Jong-il. Die Verstärkung der Volksarmee ist die Hauptgarantie für die siegreiche Vollendung der koreanischen revolutionären Sache in Brüssel heraus.